alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Der Hund bellt manchmal. Ja, Leo Ludig, danke, dass du zu mir gekommen bist, nach Hause. Ja, gerne. Wir sitzen gemeinsam am runden Tisch und du bist Physiker, Physikdidaktiker, warst in deiner aktiven Zeit am Sportgymnasium Wels, Oberösterreich, und bist jetzt wissenschaftlicher Leiter von Velios. Ja. Dem oder einem, nein, man muss ja eigentlich sagen, dem österreichischen Science Center. Weil zwei gibt's nicht. In dieser Größenordnung nicht. Wir sind im Velios, haben wir insgesamt 2.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche und noch 700 Quadratmeter Sonderausstellungsfläche. Und da sind wir in dieser Größenordnung noch, und ich hoffe lange, das einzige Science Center in Österreich. Ich meine, Science Center, dieser Begriff geht ja zurück auf San Francisco. Da gab's die Idee, dass die Leute einfach in ein Museum gehen und die Dinge angreifen und ausprobieren. Im naturwissenschaftlichen Bereich, MINT, glaube ich, ist da der Ausdruck, gell? Ja, der Gedanke, dass man Naturwissenschaft eigentlich nicht theoretisch nur lernen kann, sondern naturwissenschaftliches Arbeiten bedeutet, beobachten von Naturerscheinungen, beschreiben von Naturerscheinungen. Und da hat sich dann in den 60er Jahren in Amerika, genauer in San Francisco, das Exploratorium etabliert. Exploratorium. Mhm. Und dort gibt es einfach Experimente, die jeder selber machen kann. Und dieses Science Center war für mich 1997 der Anstoß, so etwas möchte ich in Österreich auch haben. Das heißt, du warst in San Francisco und warst dort und hast das dort kennengelernt? Ja, ich war als Lehrer und auch als Fachdidaktiker an der Universität Linz immer schon darauf aus, Hands-on-Experimente zu machen, weil ich bin Lehrer geworden 1971, da haben wir also kaum eine Ausstattung gehabt in den Schulen. Mhm. Und da habe ich sozusagen Hosentaschenversuche gemacht. Also was ein Junge in der Hosentasche hat, mit dem haben wir eine Schnur, einen Ball und mit dem haben wir schon experimentiert. Ja. Und daher war es für mich klar, als ich gehört habe, dass es in San Francisco so ein Science Center gibt, dass ich mir das anschaue. Das war dann... In den 80er Jahren gab es eine große Offensive, glaube ich, wo für alle Österreichs Schulen dann wirklich Physikmaterial auch eingekauft wurde. Ja, das war der Ministerialo Ciro-Check damals, der sich dafür eingesetzt hat, dass man experimentiert im Physikunterricht. Ja, ja. Und sein Ansatz war hervorragend gut. Er hat gesagt, jede Schule, die während der Ferien zwei Lehrer abstellt zu einem Seminar, die bekommen eine Ausstattung, und zwar eine, ich glaube, Achtfach-Ausstattung an die Schulen, so dass jeweils zwei, drei Schüler eine Gruppe bildend experimentieren konnten. Das habe ich natürlich auch gemacht, habe ich auch an meiner Schule dann gehabt. Ja. Und das war eigentlich der Durchbruch, dass sich die Physik wegentwickelt, ich würde sagen, wegentwickeln hätte sollen von der Kreidephysik hin zur experimentelleren Sichtweise der Physik. Ich erlebe es noch immer etwas schmerzlich, dass das noch zu wenig geschieht. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, aber es müsste, ist halt, müsste Nordseeküste. Man muss natürlich auch eines einschränkend sagen, wenn man wirklich Schülerexperimente im Unterricht durchführt, ist das eine Heidenarbeit der Vorbereitung, des Beschaffens der Materialien, dann der Nachbereitung, da geht ja vieles kaputt. Wir haben zum Beispiel im Science Center drei Techniker, ja, die dazu da sind, das, was während des Tages einfach zu reparieren ist, auch zu reparieren. Und da muss ich schon auch eine Anmerkung in Richtung Ministerium anbringen. Da sollte man sich Beispiele nehmen von anderen Ländern, etwa von den Niederlanden. Dort gibt es an Schulen einen Laboranten, der dafür da ist, dass er die Experimente vorbereitet, die dann der Lehrer einsetzt und der auch nachher diese Geräte repariert. Ich würde heute mit dir ganz gerne über diesen Prozess reden, wie man in Wels, Zentralraum Oberösterreich, Städtedreieck, Welssteier, Linz, ja. als Oberösterreicher, was mir nur einfällt, so ein Science Center installiert, weil ich meine, das ist ja keine geschlamperte Geschichte. Also da hat es die industriellen Vereinigung gegeben, die dann gesagt hat, ja, eigentlich bräuchten wir naturwissenschaftlichen Nachwuchs, Leute mit Begeisterung, die aber auch ausgebildet sind, und die fliegen ja nicht vom Himmel. Richtig. Ja, also begonnen hat es schon in diesen 90er Jahren, da hat es die industriellen Vereinigungen in Oberösterreich gegeben, die schon einmal eine Landesausstellung wollten mit Science Center Experimenten, also mit Hands-on-Experimenten. Du, Leo, da fällt mir noch ein, eine Landesausstellung, da gibt's immer nur an Orten, wo echt schon was da ist. Kremsmünster und überall die Leute, wo es eine geschichtliche Tradition gibt. In irgendeinem, also könnte man nicht einmal eine Landesausstellung zum Thema Schwerkraft machen? Sicherlich, das war ja auch der Gedanke damals der industriellen Vereinigung. Ach so. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, es hapert dann natürlich, oder es hat damals gehapert dann am Raum. Aha. Ein Science Center wo hinein zu etablieren, ist eine Sache, aber den Raum auch noch zu schaffen, eine zweite, ja. Nämlich auch eine vermehrt finanzielle Seite. Und was war das jetzt für eine Landesausstellung noch einmal, die der Anregung war? Oder die? Das war die Idee, die aber nicht verwirklicht wurde. Ah, verstehe. Und Hands-on-Experimente. Hands-on-Experimente. Ah, genau, okay. Mhm. Und dann war in Wales ein sogenannter, wurde die Bevölkerung aufgerufen, einen Ideenwettbewerb zu gestalten. Und da haben sich meine Gattin ist Volksschullehrerin, war damals mit in San Francisco im Science Center, mhm. und die hat auch gemeinsam mit mir eben, eigentlich war ja meine Gattin die gesagt hat, sowas sollte man nach Österreich kommen, mhm. Und da haben wir die Idee eines Science Centers der Welser Stadtregierung nahegebracht. Sagt, bei diesem Wettbewerb. Ja. Sagt, von dieser Stadtregierung sind einige ums Leben gekommen in Kaprun bei diesem Unglück. War das vorher oder nachher? Diesen tragischen Unfall gegeben am Kitzsteinhorn, ja. Wo wirklich große Teile? Wo sehr viele, weil es ein Ausflug der Magistratsabteilung oder des Magistrats Wels genau. auch gewesen ist, ja. Umgekommen sind, ja. Also es hat hier zwei sehr traurige Ereignisse ja. in Wels gegeben. Einmal in Istanbul, wo auch ein Ausflug des Magistrats war und ein Hotel mhm. abgebrannt ist und einige verstorben sind. Na, und was. Dann auch das in Kaprun. Also das sind Ereignisse, an die wir Welser nicht gerne zurückdenken, ja, weil ja, ja. jeder irgendjemanden Wahnsinn, kennt, ja, ja. der damals umgekommen ist. Aber das war praktisch vorher diese Idee? Also dieser Wettbewerb, ja. der war so Ende der 90er Jahre. Ja. Und die ist aber dann eigentlich zunächst nicht weiter verfolgt worden. Aha. Diese Idee vielleicht auch aus Kostengründen. Denn so ein Science Center zu errichten, jetzt kann ich ja rückblickend sagen, das hat dann zur Errichtung 22 Millionen Euro gekostet, ja. ist keine Kleinigkeit. Aber diese Idee haben wir nicht nur in der Stadtregierung lanciert, sondern auch dem Land Oberösterreich. Dem Landesschulratspräsidenten, der hat es dem Landeshauptmann gesagt. Und dort ist es dann auf fruchtbaren Boden insofern gefallen, als der Herr Landeshauptmann gesagt hat, na, da gibt's doch schon eine Idee von der industriellen Vereinigung, da sollen sich einmal industriellen Vereinigung, Universität, Landesschulrat und auch Land Oberösterreich zusammensetzen und einmal überlegen, ob ein Science Center in Oberösterreich machbar ist. Josef Bühringer. Das war Josef Bühringer. Und er hat mich beauftragt, diese Arbeitsgruppe zu leiten. Jetzt hat's parallel dazu, weil du ja Fachdidaktiker an der Uni Linz bist. Mhm. Parallel dazu hat es in Wales eine Idee gegeben, das hat sich sogenanntes Energy Land genannt. Mhm. Wales hat sich schon sehr frühzeitig über die Energiesparmesse als Energiehauptstadt etablieren wollen. Mhm. Und da hat man Ideen ventiliert, wie kann man in Wales vermehrt erneuerbare Energie transparent machen. Mhm. Und da hat man sich dann offensichtlich wiederum an diese Idee des Zion Centers erinnert, ist an mich herangetreten und hat gesagt, wäre das nicht eine Möglichkeit, in Energy Land das unterzubringen? Mhm. Und so konnte ich sozusagen mit dieser Arbeitsgruppe und mit Energy Land zusammen Land Oberösterreich und Stadt Wels zusammenbringen. Und die haben sich dann im Jahr 2006 geeinigt und zu jeweils 10 Millionen Euro Geldmittel zur Verfügung gestellt zur Errichtung des Zion Centers. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis am 16. April 2011 das Velios eröffnet wurde. Mit einem flotten Architekturwettbewerb oder auch mit einem, also praktisch ein architektonisches Konzept, also eine durchbrochene Fassade, das schaut auch wirklich gut aus, mit LED-Lampen, die dann auch in der Nacht was hergeben. Und der Name Velios ist ja von Wels und Helios, der Gott der Sonne, oder? So war auch zum Beispiel interessant, dass ein Ideenwettbewerb, Namensideenwettbewerb ausgeschrieben wurde. Über 100 verschiedene Namen waren da. Und ein 10-jähriger Bub hat diesen Ideenwettbewerb gewonnen, denn sein Vater hat gesagt, am Frühstückstisch, da lese ich, da gibt's einen Ideenwettbewerb, der Name Wels soll vorkommen und der Name Erneuerbare Energie. Mhm. Und Erneuerbare Energie, das ist etwas, hat er gesagt, zu seinem Sohn Sonnenenergie. Mhm. Und offensichtlich hat sein Bub damals irgendwelche Sagen des griechischen Altertums gelesen. Da sieht man, wie gut es ist, wenn man liest. Genau. Und vor allem griechische Sagen liest. Genau. Und der hat gesagt, na, der Sonnengott, der heißt doch Helios und Wels, dann machen wir einfach Velios draus. Mhm. Und das hat allen so gut gefallen, dass dieser Name Velios nun etabliert wurde. Und wie du richtig sagst, dieser Bau, der wirklich ein architektonisches Verbindungsglied zwischen der Altstadt und dem Messegelände ist, mit einem Übergang, mit durchbrochener Fassade. Man sieht von außen hinein in die Ausstellung. Man hat Energielinien, also diese LED-Linien. Da produzieren wir übrigens am Tag selbst den Strom, den wir dann in der Nacht brauchen, um diese Linien zu beleuchten. Das hat alles dazu geführt, dass Wels wirklich jetzt auch stolz ist auf dieses Velios. Und wir stellen auch fest, die Besucherzahlen gehen auch hinauf. Was mich als Physiker ganz besonders freut, ist, dass auch sehr viele Schulklassen kommen. Na, das ist ja eigentlich dann ja industriellen Vereinigung, Stichwort, das Hauptgeschäft. Also es schadet ja nicht, wenn andere Besucher auch kommen. Aber wenn man weiß, und ich habe kurz vorher mit meinem Vater telefoniert, der in Altheim, Oberösterreich, ein Römermuseum ins Leben gerufen hat. Es ist ein wirklicher Bedarf an Orten, wo Schulklassen hinkommen können während des Jahres und dann wirklich selbst, und das habt ihr auch im Namen, begreifen, etwas angreifen können und Museumspädagogik, also in Altheim, die Geschichte der Römer handelnd begreifen. Und Schulklassen sind da wirklich auch dankbar dafür, dass es solche Orte gibt, wo man hinfahren kann. Ja. Also in Altheim ist es 2000 Schüler pro Jahr. Es ist nicht groß, aber es ist zumindest, die Umgebung deckt es ab. Ja. Na, und bei uns ist es ja so, dass wir nicht nur diese Ausstellung haben, wo Schulklassen sogenannte Spannungsbögen mitbekommen. Das hat mir gefallen. Da kann man Unterrichtsmaterialien runterladen und die haben den Titel Spannungsbögen. Ja. Warum Spannungsbögen? Spannung hat etwas mit elektrischem Strom zu tun. Erneuerbare Energie hat auch manchmal mit elektrischem Strom etwas zu tun. Und es ist spannend, wenn man sozusagen mit diesem Bogen durch die Ausstellung geht. Und das Dramaturgie hat einen Spannungsbogen, das ist also in der Dramaturgie. In der Dramaturgie ist es auch drinnen, dass man sozusagen Einstiegsexponate hat, dass man aber dann, und das ist jetzt das, woran wir neu arbeiten, der wirkliche Spannungsbogen dann endet am Schluss in Experimenten, die man selbst machen kann. Ja. Einen Workshop vielleicht auch noch anbietet und auch eine Reflexionsphase. Mhm. Also der Schüler lernt selbsttätig durch das Experimentieren, durch das Durchgehen, durchs Velios. Mhm. Und das Zweite, was wir auch haben, für Schulklassen, das sind sogenannte Workshops. Mhm. Workshops, wo wir unserem Motto gemäß Zukunft begreifen, auch anbieten ganz neue Technologien. Da gibt es zum Beispiel einen Workshop organische Solarzelle, mhm. wo wir mit Hibiskus-Tee, mhm. mit Jod, mit Glasplättchen mhm. Strom, also Spannung erzeugen, mhm. und zwar photovoltaische Spannung erzeugen. Und innerhalb von einer halben Stunde haben Schüler Elemente zusammengebaut, die 0,3 Volt Spannung liefern, mhm. und anschließend dann, ich habe gerade vorige Woche so einen Workshop gehalten mit Schülern, mhm. die sind dann ganz kreativ, die sagen dann, jetzt schalten wir die zusammen, und da sind wir dann auf insgesamt 3 Volt gekommen, mhm. mit einfach organischen Materialien und organische Solarzellen. So wissen wir unter anderem auch vom Linzer Lios-Institut, dem Institut an der Universität Linz, die sich weltweit führend mit dem Thema organische Solarzellen auseinandersetzen, dass das die Technologie der Zukunft sein wird. Und das ist ja auch in diesem Zentralraum Oberösterreich, also Hagenberg, Software und so weiter, da bemüht man sich ja redlich, also auch Leute hinzukriegen. Und wenn die natürlich aus der Region dann auch kommen sollen, dann muss man dort anfangen, wo ihr eben arbeitet. Richtig. Ganz unten. Naja, man kann nicht das Interesse erwecken erst mit 20 oder 25. Da stimmt schon dieses Wort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das heißt, Interesse an Naturwissenschaft haben kleine Kinder bereits. Und es ist eigentlich schade, dass es zu wenig im Physikunterricht gelingt, dieses Interesse bis ins Erwachsenenalter hinein zu retten. Und da setzen außerschulische Bildungseinrichtungen so ist es, an. Ja, ja. Denn das darf man natürlich bei aller Euphorie auch von Science Center nicht vergessen. Schule hat andere Aufgaben als ein Science Center. Mhm. Wir wollen unterhaltsame Physik bieten. Mhm. Wir haben keinerlei Anspruch von irgendwem, dass auch anschließend an den Besuch eine Prüfung bestanden wird und dass ein Wissen behalten wird. Mhm. Das heißt, wir haben informelles Wissen. Mhm. Und zielgerichtetes Wissen, das findet in den Schulen statt. Dort muss es systematisiert sein und dort sind auch andere Gegebenheiten noch zu beachten als im Science Center. Erziehungsfragen zum Beispiel. Zum Beispiel haben wir natürlich auch, die Schüler, die uns etwas kaputt machen. Ich wundere mich manchmal, dass unsere Techniker mit großen Hebelzangen arbeiten müssen, um irgendetwas abzumontieren. Aber Schulklassen, so Volksschulkinder, steht der Tropfen, hüllt den Stein und auf einmal ist irgendetwas abmontiert. Also, aber das haben wir ein bisschen weniger als woanders, denn bei uns sind die Schülerinnen und Schüler aktiv. Mhm. Und durch diese Aktivität kommen sie gar nicht so sehr auf den Gedanken, da irgendwas zu zerstören. Ich muss jetzt ein paar Fäden noch aufgreifen, die wir da so im Laufe des Gespräches jetzt aufgemacht haben. Einerseits würde ich dich ganz gerne fragen, wie man auf die Ideen der verschiedenen Stationen kommt. Also wie macht man das? Aber das spare ich mir jetzt noch wirklich auf. Ich wollte anfangen, dieses Energy Land. Was ist das genau? Energy Land war eine Klammer für alle Aktivitäten in der Stadt Wels, die sich mit erneuerbarer Energie beschäftigen. Okay. Und das Zweite, was ich fragen wollte, es ist ja auch ein Kraftwerk, Enzdurchbruch, Steierdurchbruch, wie heißt das? Ja. Dabei bei? Wir haben natürlich verschiedene Aktivitäten. Ja. Und da ist vor einiger Zeit ein Mann zu uns gekommen, der gesagt hat, ich bin mit 5, 6 anderen Leuten so in einem Hobbyclub, Hobbyfotoclub vertreten. Und wir hatten die Gelegenheit, das Kraftwerk Steierdurchbruch, das eines der ersten Kraftwerke, wenn nicht sogar das erste Wasserkraftwerk in Oberösterreich gewesen ist, das von einem damals um 1900 berühmten Architekten Balczarek, hat der geheißen, errichtet wurde im sozusagen Jugendstil zu fotografieren und ob nicht diese künstlerischen Fotos etwas fürs Velios wären. Mhm. Und da haben wir gesagt, das ist interessant, denn bei uns geht es nicht nur darum, dass wir jetzt Science Center Hands-on-Experimente haben, sondern es geht uns umfassend darum, Naturwissenschaft und Technik sichtbar zu machen in ihren Facetten. Mhm. Und eine Facette ist, dass technische Bauten auch schön sein können. Ich meine, das war doch auch der Grund, warum der Herr Eiffel den Eiffelturm gebaut hat, um zu zeigen, mit Eisen kann man auch ein ästhetisch schönes Gebäude errichten. Mhm. Und daher haben wir diese Gruppe eingeladen, die jetzt am 16. April 2015 eine Ausstellung bei uns anlässlich 4. Geburtstag des Velios, eine Fotoausstellung eröffnen wird mit Fotos von diesem wunderschönen Kraftwerk, den Turbinen und all den Dingen, die es dort gibt. Und da natürlich auch wieder jetzt abseits der Schüler andere Bevölkerungsgruppen anspricht, die eben das vielleicht noch erlebt haben oder wen kennen, der da gearbeitet hat. Also auch dieses Betrachten im Mittelpunkt auch steht. Richtig. Ich war in Winterthur im Technorama als Science Center auf schweizerischem Boden und da wollte ich schon immer mal hin und war wirklich beeindruckt von dieser Professionalität, wie diese einzelnen Stationen gemacht sind. Da ist, also kostet wahrscheinlich jede Station wie ein Kleinauto. Sind spannend, nett zu machen. Es ist wirklich, also einfach vom, keine Ahnung, Endorphine. Also man freut sich dort sein zu können. Und ich meine, wir haben einen ausgezeichneten Physiklehrer gehabt in der Schule. Er hat uns viele wunderbare Versuche gezeigt, aber ich durfte nie etwas angreifen. Und da habe ich dann mit den Leuten von Technorama in Winterthur gesprochen. Das Problem stellte sich nämlich, sie wollten das technische Museum renovieren. Und ein Museum ist ja ein technisches, etwas zum Anschauen und nicht angreifen. Und die Leute, die das gewohnt sind, die haben das auch noch nicht, wir würden das auch nicht schnell vermissen. Sie sagen, die Nähmaschine muss man sehen, die muss ausgestellt sein und wenn es 3 gibt, dann vielleicht auch 3. Aber als man das gesamte Konzept dann umgestellt hat, und das war eben sehr mutig, weil das kann man nur gescheit machen oder gar nicht, waren dann plötzlich Menschen, die gesagt haben, ma, endlich kann ich das einmal angreifen, nämlich auch von den älteren Menschen, die üblicherweise eben dann schnell sagen, wir müssen die Nähmaschinen ausstellen. Also jeder hat es als eine Wohltat empfunden, diese Naturwissenschaft eben wirklich selbst machen zu können. Und das ist schon eine ganz große Sache. Ja, und diese Erfahrung, diese Erwachsenen, die da einfach sozusagen hineingezogen die werden. Die leuchtenden Augen. Die machen wir auch. Ja. Wir haben sehr viele Anfragen von Erwachsenengruppen, von Pensionistengruppen. Und da heißt es dann immer, machen Sie auch Führungen. Und am Anfang haben wir natürlich gesagt, nein, Führungen nicht, denn das widerspricht ja dem Gedanken des Selbsttätigwerdens. In der Zwischenzeit sagen wir, ja, Sie bekommen eine Begleitung, denn wir wollen niemanden abschrecken, nicht zu kommen, ja. Aber ich habe selbst sehr viele dieser Gruppen schon geleitet und es ist meistens so, nach dem 3. oder 4. Exponat, das ich erkläre, ist die Gruppe zerflattert und jeder ist bei irgendeinem hängen geblieben oder geht weiter und arbeitet selbst schon an. Selbst. Ja, also man muss hineingeführt werden in dieses Selbsttätigwerden, vor allen Dingen die Erwachsenen. Das gelingt uns bei den Familien relativ leicht, denn da kommen die Kinder und die haben eine natürliche Angreifwut, möchte ich sagen. Die gehen zu den Experimenten hin und die betätigen das. Und schauen, wo es wackelt. Und Vater, Mutter, Opa, Oma, die gehen dann auch mit und werden hineingezogen. Aber das war zum Beispiel die große Schwierigkeit für mich am Anfang in Österreich, die Leute von diesem Konzept zu überzeugen, da ein Science Center kannte man in Österreich in den 90er Jahren und frühen Jahren des 21. Jahrhunderts nicht. Mhm. Da wusste man mit dem Fachbegriff Science Center gar nichts anzufangen und ich hatte oft gehört, ja, gibt's denn da nicht was anderes? Und Ich habe dann ein Wort gesucht und bin zu Erlebniszentrum, naturwissenschaftliches Erlebniszentrum gekommen. Ein sehr behäbiger Titel, aber nur um begreiflich zu machen, ich kann da etwas erleben, angreifen. Ich kann da selbsttätig werden. Und das steckt in diesem Wort Zion Center eben drinnen, aber in Österreich kannte man das noch nicht. Es ist schon interessant, weil es ist nämlich eine andere Philosophie und eine andere Verbindung zu Autoritäten. Wir sind wirklich Schule gewohnt, dass etwas gezeigt wird, dass es eine Person gibt oder dass es Umstände gibt, die etwas praktisch einem vor die Nase setzen. Also selbst praktisch die Freiheit, auch überantwortet zu kriegen, da quasi unbegleitet zu forschen, das ist einfach echt schwierig, dass man auf die Reihe kriegt, wenn man kein Fachdidaktiker ist wie du. Ja. Weil ich meine, du bist ja praktisch ein Experte auf dem Gebiet und das ist ja ein Riesenraum, die Didaktik der Naturwissenschaften, wo man echt jede Menge können muss oder einfach wissen muss. Und das Letzte dann wäre dann quasi das Wort, ja, das dann verständlich ist für die Allgemeinheit. Ja, und, wenn du das jetzt so sagst, das bringt mich zu zwei durchaus heiteren Anekdoten, ja, die das aber treffend, glaube ich, zeigen. Anekdote 1 ist, der Lehrer, der in die Klasse hineingeht und sagt, heute wollen wir den zweiten Hauptsatz zur Wärmelehre kennenlernen. Da glaube ich einfach, dass die Schüler, die heute den zweiten Hauptsatz kennenlernen wollen, enden wollend ist. Der Lehrer will es vielleicht auch nicht, er muss es, weil es im Lehrplan steht. Im Zion Center, da bieten wir an und das Publikum will selbst. Der geht zu einem Experiment hin und fängt es an, in Gang zu setzen. Und vielleicht fragt er sich dann, warum das so ist. Und dann holt er sich Informationen vom Scout, der da herumgeht und fragt ihn, wie das funktioniert. Oder er macht das 2-3 Mal, überlegt sich etwas. Das heißt, der experimentiert, ist derjenige, der sagt, ich will das wissen. Ja, ja. Und nicht einer, der von außen kommt. Anekdote 2. Physiker kennen alle den Satz, dass die im Schmelzpunkt zugeführte Energie die Temperatur nicht erhöht. Das heißt also, wenn wir in einem Glas Eiswürfeln drinnen haben und Wasser drinnen haben, dann bleibt es so lange auf 0 Grad, bis das Eis geschmolzen ist. Das Lernen, diesen Satz lernen die Schüler auch gerne auswendig, wenn sie dafür einen Plus bekommen. So auch bei meinem Unterricht. Ich habe also immer wiederum auch diesen Satz in der 5. Klasse etwa bei der Wärmelehre mir sagen lassen. Sie haben ein Plus bekommen. Und dann habe ich einmal 20 Bechergläser mit Eis angefüllt und einige Thermometer ausgegeben. Und dann habe ich gesagt, jetzt zünden wir unter, rühren um, lesen die Temperatur ab. Und nach dem 4. Mal ablesen hat eine Schülerin, die mir vorher den Satz richtig gesagt hat, gesagt, Herr Professor, das wird ja wirklich nicht wärmer. Das heißt, da hat sie es verstanden. Vorher, ich sage dann flapsig und habe in meinen Vorlesungen dann immer auch den Studenten flapsig gesagt, einem Lehrer sagt man alles, wo man ein Plus dafür bekommt letztlich. Und wenn der Lehrer sagt, der Himmel ist grün und man bekommt ein Plus, dann sagt man halt, er ist grün, weil er mag es ja so hören. Ich glaube es eh nicht. Aber durchs Experiment komme ich dann drauf, dass das wirklich so ist, wie es in diesem Satz heißt. Und ein Beispiel ist natürlich auch freier Fall im Vakuum. Da kann man 100-mal sagen, alle Körper im Vakuum fallen gleich schnell zu Boden. Wenn man nicht hier Experimente gemacht hat, glaubt man es nicht. Genau. Und das wollen wir im Zion Center initiieren. Dieses mach es selbst, komm selbst drauf. Wie kommst du auf die Stationen? Ja, die ersten Stationen, wir haben 130 Exponate. Ja. Die ersten Stationen haben wir in einem Team entwickelt. Also selbst entwickelt, die ersten Stationen. Das sind natürlich von den, sage ich jetzt, 130 Exponaten wahrscheinlich 100, die es in anderen Science Center auch gibt. Da gibt es auch ein Buch, glaube ich, vom Exploratorium in San Francisco, Blue Book, oder wie heißt richtig, das? Richtig, richtig. Wo solche, das ist sehr teuer. Ja, ja, aber es gibt natürlich auch Firmen, die sich da spezialisiert haben. Und weil zuerst angeschnitten wurde, dass das natürlich sehr teuer ist, so ein Exponat. Man muss sich überlegen, so ein Exponat muss also sehr robust gebaut werden, muss es alles sehr klar zeigen und die Stückzahl ist natürlich begrenzt. Mhm. Wir haben Exponate bei uns stehen, da gibt es vielleicht weltweit 2 oder 3. Ja, ja. Und das war also das Erste. Ja. Also selbst entwickelt und dann schaut, was gibt es, wo können wir uns andocken. Ja. Jetzt sind wir in der Phase, dass wir schön langsam erneuern wollen, neue Exponate hineingeben wollen nach 4 Jahren. Mhm. Und da kann ich aus der jüngsten Vergangenheit sagen, wie ein Exponat, das wir stehen haben, geworden ist, nämlich das Exponat Wahrer Mittag. Das heißt also, wo wir zeigen, dass der Sonnenstand und die Uhrzeit, was, wenn wir Mittag rechnen, also 12 Uhr Mittag, nicht übereinstimmt. Und das ist so geworden. Ich sitze mit dem Geschäftsführer des Velios in Bonn, wo wir uns eine Ausstellung angeschaut haben, beim Frühstück und er sagt mir, na, da ist es aber noch relativ dunkel in der Früh. Daraufhin habe ich gesagt, na, das ist deshalb der Fall, weil ja die Sonne sozusagen nach Westen unter Anführungszeichen wandern muss und hier später ankommt. Wie ist das? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er gesagt, da machen wir ein Exponat. Und dann sind wir mit dem Zug nach Bremen gefahren und in diesem Zug habe ich schon ein bisschen skizziert, bin dann zu unserem Techniker gegangen und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis wir das mit unserem Techniker, mit unserer Werkstätte gebaut haben. Und jetzt steht ein Exponat dort, wo wir den 15er Meridian, der durch Gmünd in Niederösterreich geht, der die mitteleuropäische Winterzeit, muss man ja jetzt genauer sagen, genau anzeigt. Also wenn die Sonne genau im Süden steht von Gmünd, dann ist es 12 Uhr und in Wales ist sie 4 Minuten später. In Dornbirn ist sie 21 Minuten später. In Wien ist sie, glaube ich, 5 Minuten früher, genau im Süden. Und das wird jetzt als Exponat mit der Erklärung, die dort steht, von den Leuten wirklich bedient und sie bekommen jetzt plötzlich auch ein Gefühl dafür, was ist es jetzt, diese Zeitzonen? Warum brauchen wir Zeitzonen? Warum ist, wenn ich heute mit jemandem telefoniere, der in den Niederlanden ist, die in derselben Zeitzone wohnen, in der Früh dort wesentlich finster als bei uns oder am Abend noch hell, wo es bei uns schon dunkel ist? Und so entstehen letztlich auch Exponate im Diskurs. Und kostet wirklich eine Lawine? Also das ist jetzt nichts. Naja, man kann natürlich jetzt von bis sagen. Ja, ja, schon. Also wir haben Exponate bei uns stehen, die haben über 100.000 Euro gekostet. Also im Schnitt kann man sagen, muss man, wenn man alles zusammenzählt, also Entwicklungsarbeit auch und das letztlich bauen, muss man dann schon in die Größenordnung gehen, die bei 30, 40, 50.000 Euro liegt. Weil da ist einiges auch an Überlegungsarbeit und zwar auch an Ausprobieren drinnen. Ja, ja. Denn es muss wahnsinnig robust sein. Ja, ja. Unsere Exponate, also die seit Beginn stehen, da gibt es einige Exponate, die sind in der Zwischenzeit innerhalb von 4 Jahren gut und gerne 250.000 Mal in Gang gesetzt worden und müssen funktionieren. Und es gibt ja nichts Schlimmeres wie Exponate, die nicht funktionieren. Das heißt, es braucht auch wirklich dann die Pflege, dass man das wirklich ersetzt, weil jedes Ding, das nicht geht, wird sich, also das bleibt in Erinnerung und das will man gar nicht haben. Ja, das ist ein Wunderpunkt. Also das ist etwas. Na, was ein Wunderpunkt? Ein Wunderpunkt, wo wir darunter leiden. Wenn wir zum Beispiel 130 Exponate haben und es funktionieren, sage ich jetzt einmal, 10 nicht, dann sind das weniger als 10%. Also es funktionieren dann noch 120 Exponate. Ja, ja. Aber das Publikum doch nach Hause geht, das sagt, da funktioniert ja nichts. Ich meine, es geht und ja das ist das, was ja uns, warum wir Techniker im Haus haben, ja, die sofort ja gehen eben, ja, und schauen, kann ich sofort reparieren, ja, oder die das abmontieren oder vor Ort einige Zeit sind, damit auch das Publikum sieht, die reagieren mhm sofort. Ich meine, man kann ja auch ein Schild hinhängen, ist jetzt außer Betrieb, das wird sicher auch akzeptiert, aber praktisch, es muss gekennzeichnet sein, dass es da ja wieder Probleme gibt. Richtig, das machen wir natürlich auch, ja, dass wir sagen, das wird umgearbeitet, das ist außer Betrieb, da hat jemand zu stark gekurbelt, aber wir gehen sofort jedem Exponat nach, das nicht funktioniert. Ja, ja. Können wir es schnell in Gang setzen oder nicht? Aber eben, da braucht es ja schon eine Person, die da ständig herum ist und einfach wirklich auch das bemerkt. Technorama Winterthur, 100 Mitarbeiter angestellt, also 100 Äquivalente, wenn ich das richtig rausgelesen habe. 1 Million Euro ist das Jahresbudget und die schaffen das ungefähr, dass sie mit den Einnahmen und 30% Unterstützung der Stadt und 10% Förderverein das Kostendecken sogar mit ganz leichten Gewinn von 1.000 Franken betreiben können. 250.000 Besucher im Jahr, die sind einfach in einem Ballungsraum, wo wirklich die Leute vorbeifahren. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir träumen von diesen Zahlen, die Winterthur natürlich hat. Wir haben man kann natürlich das jetzt nicht ganz genau vergleichen. Es ist richtig, wir haben eine Machbarkeitsstudie gehabt, die sagt, so ein Science Center rechnet sich ab etwa 250.000 Besuchern. Genau, die haben die. Und ja, die haben die, darum rechnet sich dort auch. Und 1.000 Euro, 1.000 Franken plus. Ja, ja, ja. Das ist ja auch nicht die Welt. Nein, aber 100 Mitarbeiter haben einen Job. Aber man sieht halt, wir sind jetzt dabei, dass wir bei 60.000, 70.000 Besuchern sind. Und wir haben, was Äquivalent-Arbeitsplätze anlangt, ja, mit den Scouts, etwa nur ein Fünftel von Winterthur. Na, 20. Das wäre dann das wieder wäre 20. Im Verhältnis würde das ja von den, stimmen. Von den wieder. Besucherzahlen stimmt's. Ja. Aber wir können natürlich daher nicht kostendeckend sein. Ja, ja. Was ein bisschen wehtut, wenn das stimmt, ist, dass die Stadt Wels pro Eintrittskarte 30 Euro zuschießen muss. Das klingt nicht gut. Es ist jetzt so, dass die Stadt Wels dem Velios pro Jahr eine sozusagen Ausfallshaftung von 1 Million Euro ja gegeben hat. Wir hatten einen etwas schlechten Start am Beginn, dadurch hervorgerufen, dass der erste Betreiber hinaus posaunt hat, wir bekommen 250.000 Besucher im ersten Jahr und wir fahren kostendeckend los. Und es wurden einige Marketingfehler damals gemacht, so dass wir bei weitem nicht diese Zahlen natürlich erreicht haben, aber die ja auch unrealistisch sind. 250.000, das ist ja praktisch pro Woche oder pro Tag. Das ist ja fast pro Tag 1.800 das Leute geht oder nicht. Was das. Das geht ja in unserem Raum nicht. Winterthur, das ist Zürich, das ist sind der, wir. Der süddeutsche sind, Raum. Das ist der süddeutsche Raum. Noch. Ja, genau. Der deutsche Raum einfach. Ja, einfach auch noch dabei. Genau. In der Schweiz. Also das war unrealistisch. Dann hat es eben diesen Geschäftsführerwechsel gegeben, interimistische Zeit. Jetzt, seit 2013, starten wir so richtig durch. Und momentan bin ich natürlich auch sehr euphorisch, denn bei den letzten Osterferien, da waren innerhalb von 8 Tagen oder 9 Tage waren es insgesamt mehr als 6.000 Leute bei uns. Und das zeigt schon, dass wir angekommen sind. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir immer steigende Zahlen haben, aber das braucht seine Zeit. Aber ich meine, genauso wie Physikdidaktik, also ein Riesenraum ist, wo, wenn sich einer nicht damit beschäftigt, keine Ahnung hat, wie groß das ist, wird wahrscheinlich diese ganze Betriebsgeschichte bei einem Science Center, ob da jetzt eine Cafeteria dabei ist, wo die Leute Schnitzel kaufen oder keine Ahnung, und das eingerechnet werden kann, diese Einnahmen. Das wird ja noch ein Spezialistentum auch noch erfordern, dass das auch wirklich professionell gemacht wird. Und wenn man das, sagen wir mal, auf amerikanischem Niveau macht, mit Maskottchen und irgendwie Themenpark und Legoland, also da ist man möglicherweise in Wales doch ein bisschen arm dran. Ja, ja. Also was mir jetzt gerade als Walser, der natürlich seine Wurzeln in Linz hat, weil ich dort geboren bin, und seine weiteren Wurzeln in Wien hat, weil dort meine Großeltern und mein Vater waren und ich hier sehr oft früher schon gewesen bin und auch jetzt bin, einfach abgeht, ist, man führt sehr vieles in die Zentralräume zusammen, in die zentralen Städte. Dort hat man ein sehr großes, fast möchte ich schon sagen, Überangebot. Und man muss auch und müsste viel mehr daran denken, dass ja auch die Bevölkerung außerhalb der Ballungszentren der großen Städte auch ein Anrecht hat, hier ein entsprechendes Angebot zu bekommen. Und es ist leider Gottes in Österreich so, dass die Leute nicht sehr mobil sind. Das wäre ja in die amerikanischen Verhältnisse, ja, da fährt jeder hin eine Stunde oder zwei. Das ist also kein Problem. Selbst in Deutschland, und das war ja eben auch dieser Fehler, den die Betreiber, die Deutsche gewesen sind, die ersten gemacht haben, die haben gesagt, na ja, in Deutschland fährt man zu so einer Science Center locker 2 Stunden mit dem Auto. Also wenn wir Wales nehmen, 2 Stunden Autofahrt, da bin ich in Wien, da bin ich in Graz, da bin ich in Prag, da bin ich in München. Nur der Österreicher fährt nicht. Diese 2 Stunden Amerikaner schon. Und daher meine ich, muss man auch schauen, wenn man heute gerade auch zur Landflucht kommt. Wenn man hergeht und sagt, diese Orte mit wenig Infrastruktur, dann nehmen wir das Postamt weg, dann nehmen wir den Nahversorger weg und dann wundert man sich, dass alles in diese Städte hineingeht und hat dort andere Probleme, die man vielleicht verhindern könnte, wenn man ein bisschen dezentraler wäre mit vielen Infrastrukturmitteln. Ja, aber das ist schon ein frommer Wunsch, weil ich denke praktisch, um ein Science Center zu betreiben, braucht man einfach eine Masse an Leuten, die in einer erreichbaren Umgebung sind. Das heißt, ein Science Center am Land zu betreiben, wäre da ein großes Risiko. Ich weiß nicht, wo man das Land jetzt ansiedelt, aber wenn ich hergehe und sage, Linz hat 200.000 Einwohner, das Umland von Wales hat noch einmal, wenn man so eine Dreiviertelstunde vielleicht den Radius zieht, noch einmal 200.000, also wir sind da bei 500.000 Einwohner. Also ich würde meinen, da ist schon Potenzial genug da und das sehen wir ja auch jetzt. Wir sehen ja auch an unseren Besucherzahlen, dass 50% unserer Besucher aus Wales kommen. Das heißt, die Waleser, die haben das schon erkannt, da geht man hin. Aber genau das unterstreicht ja, was ich zuerst gesagt habe, die Mobilität ist noch nicht da. Vor allen Dingen muss man ja auch eines immer bedenken, Schulklassen, die zu uns kommen und etwa von Braunau oder von Ried sind, die haben ja zu dem zugegebenermaßen äußerst günstigen Eintrittspreis von 4,50 Euro pro Schüler dann noch die Kosten des Transports zu bezahlen, was die Welser Schüler nicht haben. Also auch hier müsste man sich etwas überlegen, denn wie kommt ein Schüler dazu, der irgendwo weiter draußen ist, dass er für alle Attraktionen, ob das jetzt ein Museum ist, ob es ein Musiktheater ist, immer auch noch zusätzlich einen erheblichen Beitrag leisten muss für die Fahrtkosten. Na und zusätzlich, wie kommen die Welser dazu für den oberösterreichischen Raum, wo alle Dörfer auch dazugehören, eine Infrastruktur, eine geistige und experimentelle bereitzustellen, die, wo sie einfach reinbuttern müssen, damit das auch wirklich gut funktioniert. Ich meine, große Ehre den Welsern, dass sie es machen, aber da machen sie ja wirklich eine Arbeit, die eben von den Braunauer Schülern nicht abgegolten, also von Braunau nicht abgegolten wird. Also so gesehen ist es natürlich Land und Landesregierung. Ja, es ist natürlich wahrscheinlich, da weiß ich zu wenig Bescheid, aber mit diesen Finanzausgleichsgeschichten wird natürlich eine größere Stadt mehr bekommen als eine kleine, weil sie andere Aufgaben noch hat und so. Aber das ist schon richtig. Man müsste hier meiner Meinung nach viel globaler denken. Schon, wir reden immer von heute der globalisierten Welt, aber dann sind wir konzentriert in Österreich auf Wien, Linz und Graz. Ja. Und man muss aber wirklich dazu sagen, ich meine, der Bahnhof ist vom Velios zu Fuß 15 Minuten weg. Oder? Ja, 20 Minuten 20. würde ich sagen. Ja. Aber es bleibt der Intercity-Express stehen, ICE. Ja, ja. Also so gesehen ist das Argument, es kommt nie jemand, also vorbei, es kommen nicht die Leute vorbei. Die Frage ist, ob man sie zum Aussteigen bewegen kann. Richtig. Aber das ist halt einfach dann Marketing und da müssen wahrscheinlich Profis ran, die das auch können. Also ich könnte es nicht. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was in diesem Budget dann schwer noch drinnen ist, dass man jetzt, ich sage, Oberösterreich oder österreichweit eine Plakatserie macht. Die können wir nicht leisten mit diesen Geldmitteln. Aber wir sind durchaus zufrieden mit dem, was wir bisher geschaffen haben. Und wir haben jetzt aktuell eine Ausstellung Mathematik zum Anfassen. Mhm. Da haben wir in zwei Informationsnachmittagen für Lehrer 180 Lehrer da gehabt. Mhm. Also das muss man sich einmal vorstellen. Aus ganz Oberösterreich kommen Lehrer am Nachmittag von 14:30 bis 18 Uhr zu uns, um diese Ausstellung zu sehen, um dann mit den Schulklassen zu kommen. Also das Interesse ist da, aber wir hören auch von den Lehrern natürlich, die Buskosten, die Fahrtkosten, das ist dann das, wo man eine gewisse Hemmschwelle dann erreicht, denn das kostet natürlich für die Familien dann um einiges mehr als nur den Eintritt. Mhm. Und wenn man manche Museen von Staat oder von auch dem Land mit Gratiseintritt versorgt, und andere, die genauso wichtig sind, nicht entsprechend versorgt, da ist ein gewisses Ungleichgewicht vorhanden. Und da tun sich eben jene wahnsinnig schwer, wie etwa wir im Velios, wo wir immerhin auch noch einen Preis lukrieren pro Besucher, der zu uns kommt, von an die 5 €. Mhm. Wenn wir andere Einrichtungen anschauen, die etwa vollkommen gratis und den Schülern den Eintritt geben und nur mit den Erwachsenenpreisen auf einen Eintrittspreis pro Besucher von 1 € oder 2 € kommen. Und ich meine, die Effekte, die wird man ja oft erst dann Jahre später bemerken, weil eben dann die Schüler im naturwissenschaftlich-technischen Bereich etwas machen. Und wenn's, also ich weiß, ich habe mal eine Sendung gemacht über Blasmusik in Österreich. Da haben wir die Musikschullehrer erzählt, sie gehen mit den Instrumenten in die Schule. Und in dem Moment, wo sie das machen, kommen dann die Kinder zu ihnen und lernen ein Instrument, weil sie es angegriffen haben. Und ein naturwissenschaftliches Studium oder HTL und Österreich ist auch zu Recht stolz auf diese Schulen und auf den Mittelstand und so weiter, da muss man halt dann einmal den Kopf hinhalten und auch Geld in die Hand nehmen, wo man nicht so klar und eindeutig sieht, dass das morgen schon zurückkommt. Ich meine, mutig von den Welsern, auch wenn mittlerweile schon ein paar, und die kann man durchaus politische Parteien zuordnen, die Nerven verlieren zu scheinen. Ja, es ist natürlich, da sehe ich auch ein, wenn man heute öffentliche Geldmittel hat, die man einer Institution gibt, dann muss man sich natürlich auch immer wieder die Frage stellen, ist das sinnvoll eingesetzt oder kann ich mir es ersparen? Aber es ist halt bei vielen dieser Maßnahmen so, dass wir nicht, wie zuerst richtig gesagt wurde, sagen können, dieser eine Euro, der rechnet sich übermorgen, indem ich ihn zurückbekomme oder noch vervielfache, sondern bei diesen Maßnahmen muss man globaler denken. Wir haben in Oberösterreich seit, ich glaube, 2007 die sogenannte Experimentale. Das heißt, Schulklassen machen Hands-on-Experimente und zeigen diese Hands-on-Experimente im öffentlichen Raum an einem Tag. Wir haben seit 2011 das Velios und wir stellen fest, dass die Zahlen der Studierenden an der Johannes-Kepler-Universität im naturwissenschaftlichen Bereich zunehmen. Jetzt sehen wir daraus schon den Schluss, dass unser Beitrag da auch einer ist. Denn ohne diese Aktivitäten, ohne das Forcieren der Naturwissenschaften im Unterricht wäre das nicht möglich. Aber das ist natürlich zeitverzögert möglich. Denn der Schüler muss zunächst einmal die Matura haben, bis er auf die Universität kommt und ein Technikstudium hat. Und wenn Sie 2011 angefangen habt, dann dauert das schon ein bisschen. Dauert das ein bisschen. Daher kann ich das noch nicht sagen. Nur ich muss mir immer fragen, wenn ich alles, was Geld der öffentlichen Hand kostet, streiche, hätten wir dann ein Hallenbad, hätten wir dann in Wales einen Tierpark, hätten wir dann ein Theater, wir hätten vieles von dem nicht, was wir brauchen. Und das ist auch Aufgabe der Politik, das Geld zu kanalisieren, um den Menschen auch sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu geben, denn wenn sie keine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben, dann müssen wir das Geld woanders hingeben. Sei es in der Jugendbetreuung, sei es in der Betreuung von Drogen, Entfernung von Graffiti etc. etc. Das heißt, das ist Aufgabe der Politik, der Bevölkerung, ein breites Spektrum auch zu liefern, damit sie in ihrer Freizeit etwas anfangen können. Und ich habe den Eindruck, dass sich Experimente auch ganz gut als Integrationsmöglichkeit eignen für Migrationshintergrund, wenn man einfach gemeinsam etwas im naturwissenschaftlichen Bereich, das ist ja halbwegs streitfrei, machen kann. Ja, und vor allen Dingen, da brauche ich keine Sprache dazu. Genau. Denn das läuft ab und das sehe ich. Und Sprache kann ich da entwickeln anhand dieser. Die Sprache lässt sich entwickeln, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, naturwissenschaftliches Arbeiten ist Beschreiben von Naturvorgängen. Und da muss man sich dann natürlich erst einmal hinschauen trauen. Was in Oberösterreich auch gut funktioniert, ist die Kinderuni. Die hat begonnen in Steyr und ist jetzt mittlerweile auch wirklich in die Dörfer hinausgegangen. Was weiß ich, Kinderuni Grünau im Almtal, wo man, da tut man sich halt leichter, weil die Vortragenden einfach nur ihren Kopf mitnehmen. Also, und das wäre natürlich, das ist so das Gegenteil von einem zentralen Center, ja, wo man hinkommt. Also, ich sehe da spannende Entwicklungen. Ich sehe das als Ergänzung. Ja, ja. Ich sehe jede dieser Einrichtungen, egal welche das ist, ob das jetzt das Haus der Natur in Salzburg ist, ob das jetzt in Wien Planetarium ein technisches Museum ist, sehe ich alles als eine gute Ergänzung. Ich sehe es nie als Konkurrenzierung, sondern wir müssen verschiedene Angebote liefern. Und die Kinderuni ist so ein Angebot. Was wir machen für Kinder ist, dass wir im Ferienprogramm Kindgerechtes auch bieten. Zum Beispiel Workshops, zum Beispiel Science Shows. Wir haben aber auch, dass wir angreifen lassen. Wir haben jetzt in den Osterferien Rettung, Polizei, Feuerwehr, Bundesheer da gehabt und da konnten sie auch, das hat zunächst einmal mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun, die Hundestaffel zu sehen. Aber für uns ist es wichtig, dass sich das Velios auch als Stelle zeigt, wo man Spannendes erleben kann. Also auch im Sinne einer Programmgestaltung, den Platz Velios oder das Haus zu bespielen. Ja. Und das muss nicht unbedingt immer nur das ganz streng genommene naturwissenschaftlich sein. Ich habe heute noch ein Gespräch geführt mit André Gingrich, einen Sozialanthropologen. Und da gibt es auch Verbindungen zur Naturwissenschaft in den verschiedenen Kulturen. Wie geht Buddhismus um in seiner Entwicklung mit neuen Erkenntnissen? Also das eng zu sehen, ist echt nicht notwendig. Man darf ja diesen Fehler nicht machen, den wir naturgemäß in der Schule machen müssen, nämlich die einzelnen Gegenstände separieren. Sag mal, Leo, warum gibt es eigentlich diese einzelnen Gegenstände? Weißt du das zufällig? Weil ich weiß, wann hat denn das angefangen? Ja, Alexander von Humboldt. Naja, ich vergleiche es immer so, wenn ich eine Statue wirklich begreifen möchte, dann muss ich rundherum gehen, dann muss ich sie angreifen, dann muss ich eigentlich das machen, was auch ein kleines Kind macht, in den Mund nehmen, um es zu schmecken, um es zu riechen. Ja, ja. Und sozusagen Wissen ist nicht einseitig. Das heißt, wenn wir Physiker die Welt beschreiben, dann beschreiben wir sie in Modellen. Dann machen wir uns ein Modell, wie wir uns vorstellen, dass es abläuft, oder wie wir uns vorstellen, dass wir das erklären können, was wir sehen. Ein reduziertes Bild der Wirklichkeit, damit man das zeigen kann, was man erklären möchte. Richtig, das ist nicht die Wirklichkeit. Ja. Der Biologe geht anders heran. Das heißt, um die Wirklichkeit zu erfassen, brauche ich viele Sichtweisen. Und daher brauche ich die Gegenstände und warum er separiert hat für die Schule ist, ich kann nur vernetzen, wenn ich zwei Gegenstände gut durchdacht habe. Dann kann ich die Schnittmenge adäquat herausfinden. Ja, aber Gegenstände im Sinne von Schulgegenstände? Im Sinne von Schulgegenständen. Ah, okay. Also Geografie und Physik. Also ich kann nicht, also ich meine nicht, dass es geht, zumindest nicht in einer Zeitökonomie, dass ich sofort anfange und sage, wir betrachten ganzheitlich die Welt und wir beschreiben das, sondern ich meine, dass der zeitökonomische Vorgang der ist, dass ich zunächst einmal, das, wie es bei uns ja geschieht, in der Volksschule einen umfassenderen Begriff habe, Sachkunde, aber dann schon hier ausufere in Bereiche Naturwissenschaftsexperimente, Physik, Biologie, die sich dann in Fächern der Sekundarstufe 1 wirklich als Fächer fortsetzen, wobei ich der Meinung bin, dass wir natürlich gerade im Physikunterricht immer die Anknüpfung an die Natur machen müssen. Also Lichtbrechung kann ich trocken machen, oder ich kann es am Regenbogen aufhängen. Oder also ich kann hier verschiedene Zugänge finden. Und dann später, Sekundarstufe 2 vielleicht, die Vernetzung. Dort zusammenführen. Physik, Philosophie. Wo sind hier diese Überschneidungen? Denn der Modellbegriff ist ein philosophischer Begriff. Und warum könnte man nicht Phänomene unterrichten in der Schule? Wenn ich jetzt und dann schauen, wen braucht man dazu? Wir brauchen, um dieses Phänomen zu verstehen, einen physikalischen Anteil, einen biologischen Anteil, einen politischen Anteil, Interessensgruppen zum Beispiel. Und dann ziehen wir, dann lernen wir diese drei Sachen anhand eines Phänomens, und sei es jetzt Lichtbrechung. Also ich würde mir selbst widersprechen, ja, wenn ich jetzt sage, nein, so geht es nie. Aha, ja, ja, okay. Sondern ich glaube einfach, es gibt mehrere Wege. Ah, okay. Es gäbe auch für mich einen anderen Ansatz, um Physik zu unterrichten, als diese starre Abfolge, ich mache Mechanik, ich mache Elektrik, ich mache Optik, indem ich hergehe und sage, welche Prinzipien muss man erkennen, um naturwissenschaftliche Vorgänge zu verstehen. Und da ist zum Beispiel ein Prinzip, das Prinzip, dass Vorgänge, die von selbst ablaufen, immer vom energiehöheren Niveau zu einem energieniedereren Niveau ablaufen. Mhm. Und wenn ich dazwischen etwa einen Potenzialberg habe, dann muss ich den überwinden. Den kann ich überwinden in der Chemie zum Beispiel, indem ich einheize, indem ich einen Katalysator hineingebe, der mir diesen Energiepotenzialberg herabsetzt. Mhm. Wenn ich also auf Phänomene aufbaue, habe ich wieder einen anderen Ansatzpunkt. Aber eine gewisse Basis an Faktenwissen komme ich nicht umhin, irgendwie einzubauen. Ich versuche auch die Stelle zu finden, warum das dann in den Fächern Physik, Geografie und so weiter verankert ist, weil das Faktenwissen kann ich ja in dem Moment lernen, wo ich diese Phänomene kennenlerne. Das schließt sich ja nicht aus. Ja. Die Frage ist, warum ist es praktisch so in Zement gemeißelt, dass es einfach in diesen Fächern passiert? Die Finnen versuchen jetzt gerade nämlich die auf Phänomene umzustellen. Die sagen, das machen wir gleich flächig. Naja, ich bin ein bisschen dagegen, wenn man sagt, das ist jetzt so einzementiert, denn ich war ja früher Direktor in einem Gymnasium und ich habe auch sehr viel Unterricht besucht. Und wenn ich den Unterricht besucht habe in Englisch, in Geografie, auch in Physik, dann hat sich der Unterricht schon sehr weitgehend von dem entfernt, von dem Unterricht, den ich gehabt habe. Ja. Das heißt, da ist schon wahnsinnig viel geschehen in einer anderen Richtung. Aha. Man geht schon, aber ich gebe recht noch zu wenig den Weg, dass man vom Phänomen ausgeht. Mhm. Also ich persönlich habe in meinem Physikunterricht sehr häufig ein neues Kapitel damit begonnen, dass ich ein Experiment gezeigt habe, wo etwas Verblüffendes herausgekommen ist. Mhm. Und dann gesagt habe, und jetzt wollen wir schauen, wieso kommt das heraus, was wir von Anfang an gar nicht als solches erwartet haben. Das Gleichgewicht wurde gestört und das müssen wir jetzt irgendwie durch Erkenntnis wieder stabilisieren. Aber es ist natürlich dieser Weg viel schwieriger, weil viel mehr Vorbereitungsarbeit für den Lehrer bedeutet und weil er zu wenig Hilfen da auch noch hat. Mhm. Auch die Lehrbücher sind viel zu wenig darauf aufgebaut. Die sind auf dieses für mich noch immer zu strikte Abfolge des systematisierten Aufbaus, den man in der Wissenschaft an den Universitäten hat. Und da müsste man schon auch wegkommen. Ich habe zum Beispiel auch immer, wie ich es genannt habe, konzentrisch unterrichtet. Das heißt, schön, ja. Ich habe ein bisschen was in der Mechanik gemacht. Wenn in diesem Jahr auch Elektrik am Lehrplan war, dann ein bisschen was Elektrik, dann wieder zurück zur Mechanik. Auch Verbindungen hergestellt, die es ja gibt. Die es ja gibt, ja. Zwischen diesen verschiedenen Wissensgebieten. Und da müsste noch viel mehr in die Richtung geschehen. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass man sich da mit viel Seminaren, die anders ablaufen. Ja, so glaube ich, das ist ein guter Weg, ja. Lehrer zusammenspannen und einmal sagen, wie können wir dieses Phänomen erläutern? Was können wir da machen? Weil ich lerne gerade die Imkerei und das ist so ein Phänomen, da hilft mir bestehendes Fächerwissen nicht. Ich muss wirklich schauen in der Physik, diese Bienen, die sich in der Wintertraube zusammenhalten, dass die Wärme halten. Es ist Biologie dabei, es ist Vererbung, Fortpflanzung. Es ist auch dieses das Bienenvolk als Einzelwesen und so weiter. Also und ich muss mir das Wissen erst aneignen von den Menschen, die es haben. Ich bin da so gefordert, aber praktisch hätte keine Möglichkeit, das in einem bestehenden Fach zufriedenstellend abzudecken. Das heißt, ich lese derzeit alle Bücher, die in irgendeiner Weise mit der und rede noch mit Leuten dazu. Na, sehr interessant. Du, Leo, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Leologisch, Alltagsrätsel einfach erklärt. Ja. Kann man bei Amazon finden und ich werde es dann in den Shownotes auch verlinken. Das heißt, du hast auch immer wieder oder du versuchst auch immer wieder diese Alltagsphänomene den Leuten auch zu erklären, weil das Bedürfnis ist ja da. Ich habe da jetzt eine Frage. Wenn ich am Abend da beim Schreibtisch sitze und ich schaue beim Fenster raus, ist oft der Mond zu sehen. Und zwar so halb. Und die Sichel steht nicht senkrecht, also praktisch der Schatten wäre dann links und das Beleuchtete ist rechts, sondern es ist so schräg. Und auf der Lichtseite sagt man ja, dort, wo es beleuchtet ist, nämlich so nach rechts, müsste ja eigentlich die Sonne sein. Weil wenn jemand in der Sonne steht, dann ist die Sonne dort, wo praktisch sein Bauch her beleuchtet wird. Und dann sehe ich, dass es draußen finster ist und da ist keine Sonne und dann verstehe ich es nicht. Gibt es da irgendetwas, was mir da helfen könnte? Das ist jetzt so der Weg, den ich sehr häufig habe jetzt in der letzten Zeit, seit 2008 bei den Oberösterreichischen Nachrichten eine Kolumne habe, wo dann Leute solche und andere Phänomene schreiben. Das ist zu Hause natürlich für mich einfach, da lese ich das. Ja, genau. Dann kann ich es setzen lassen, dann kann ich recherchieren, dann kann ich fragen. Und dann habe ich auch von vornherein eine Ahnung und dann gebe ich die Antwort. Aber das finde ich an dieser Geschichte eben das Schöne, es gibt keine fertige Antwort schon. Jetzt muss ich natürlich sozusagen aus dem Gedächtnis heraus, aus meinem Hirnkastel heraus sofort eine mögliche Antwort finden und das müsstest du nicht, wenn du nur praktisch mir ein bisschen Einblick geben, wie du diese Antwort entwickelst. Richtig. Ich wollte gerade sagen, das heißt, ich muss also jetzt an diese Aufgabenstellung herangehen, die ja zunächst einmal sehr logisch erscheint, nämlich der Mond am Nachthimmel, es ist finster und es ist ein Teil beleuchtet. Da gibt es natürlich jetzt einmal, ich gehe noch nicht auf das Phänomen, dass es nicht senkrecht steht, sondern schräg ist ein, sondern nur auf diese Tatsache Beleuchtung. Also die Beleuchtung, da müssen wir davon ausgehen, dass ja der Mond nicht auf der Erdoberfläche ist. Ja, Mond ist ja 400.000 Kilometer von uns entfernt. Weil wir es wissen, das wissen wir einfach. Das wissen wir einfach, ja. Ich meine, nicht nur, mehr noch, wir erfahren es ja auch, weil wäre er jetzt wirklich handgreiflich, dann hätte man ja schon längst in der Hand gehabt. Okay. Gut, also der Mond ist also 400.000 Kilometer weiter oben. Mhm. Also wenn wir uns das jetzt sozusagen gedanklich aufzeichnen, da haben wir die Erde und da haben wir 400.000 Kilometer weiter oben den Mond. Und die Sonne, nehmen wir jetzt an, steht genau in der Hälfte der Erde senkrecht davon weg. Mhm. Dann haben wir natürlich keine Sonnenstrahlen, die zu uns kommen, aber da hinauf zu den 400.000 Kilometern kommen die Sonnenstrahlen. Sage ich ja, Leo, dann müsste aber praktisch das so sichtbar sein, dass das eben ein bisschen schräg ist, dass diese Schräge der beleuchteten Seite zur Sonne hinweist. Richtig. Tut's aber nicht. Richtig. Die Schräge geht nach oben und dann müsste ich doch die Sonne eben rechts und oben sehen. Jetzt würde ich meinen, dass ich den Ansatz dorthin lenken muss, dass ich sage, die Lichtstrahlen kommen vom Vakuum in Luft. Ja. Sie kommen also von einem, physikalisch gesprochen, optisch dünneren Medium in optisch dichteres Medium, werden daher zum Lot hin gebrochen. Ja. Und wenn ich also jetzt den Mond hier habe und die Lichtstrahlen kommen also jetzt so her, dann werden sie an dieser Luftschicht gebrochen. Wahrscheinlich dann, Moment einmal, siehst du, beim Nachdenken und Reden. Ja, unbedingt. Da kommt immer diese Antwort dann, wo ich dann feststelle, Moment, das Argument ist jetzt nicht zielführend, weil ja die Lichtstrahlen gehen ja nicht durch die Erdatmosphäre zum Mond, aber wie ist denn das, das Licht des Mondes kommt dann zur Erde und da geht es durch die Luftschicht durch und da wird es gebrochen und wir schauen ja nicht direkt zum Mond hin, sondern wir schauen zum wir schauen, wo die Lichtstrahlen des Mondes zu uns ankommen und diese verlängern wir. Und dort vermuten wir den Mond. Dort vermute ich, liegt der Grund begraben, dass der nicht in dieser genauen Richtung ist, die wir jetzt rein geometrisch hätten, von der Beleuchtung her. Das heißt, du greifst bei der Erklärung auf ein Phänomen zurück, das dir bekannt ist, dass praktisch etwas, was man optisch vermuten würde, verändert wird. Und da kennt die Physik einfach 1, 2, 3 Phänomene, zum Beispiel das der Lichtbrechung. Ja. Genau. Ja. Also ich würde das zum Beispiel eben sagen, ich würde aufgeben, ich würde soweit, das ist mir nämlich nicht eingefallen, dass ich das jetzt mit der Lichtbrechung erklären könnte. Und es kann ja auch noch gut sein, wir haben es ja nicht ausprobiert, dass das einfach auch nicht die Erklärung ist. Vielleicht gibt es eine völlig andere. Und da sind die Physiker, das gefällt mir immer sehr gut, sehr selbstbewusst. Die sagen dann einfach, okay, das war es jetzt nicht, aber es gibt jetzt dann eine andere Erklärung, die das einfach besser begründet. Nein, ich würde, weiß ich nicht. Ich würde nicht sagen selbstbewusst, sondern sie haben einmal eine Annäherung, ja, eine Erklärung, ja, aber du musst soweit Physiker sein, dass du dann sagst, wenn dir jemand nachweist, dass das, was du hier geschlossen hast, zu eigentlich einem anderen Ergebnis führt, dann musst du diese Theorie aufgeben. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, finde ich, in einem Science Center, also wo man praktisch die Schüler nicht mit fertigen Lösungen auch konfrontiert, weil das kann man mittlerweile am Computer, lädt man sich das Programm und es geht. Und ich meine, diese Mondgeschichte, die habe ich jetzt schon 3-mal, 4-mal, 5-mal revidiert, geändert und versucht zu begreifen. Ich habe es noch immer nicht. Ich habe es versucht auch zu zeichnen, nicht gegangen. Bin jetzt so weit, dass ich es mit einem dreidimensionalen Modell versuche. Also ich werde mir eine Lampe bauen, werde es als Sonne nehmen, ich werde eine Kugel nehmen und eine was auch immer. Ich will das spüren und sehen und begreifen. Ja. Genau dieses Wort. Und ich meine, wo ich es geschafft habe zu begreifen, dass praktisch dort, wo die Fläche angeleuchtet ist, nicht unbedingt die Sonne sein muss, ist beim Vollmond. Weil wenn ich da sitze und schaue und der Mond ist voll, dann ist ja auch nicht die Sonne sichtbar für mich, sondern die ist halt hinter der Erde und leuchtet so links und rechts vorbei. Und auf meiner Liste war bisher noch praktisch die Ekliptik, dass die Erdachse geneigt ist im Sonnenumlauf, dass die Mondumlaufbahn auch um 5%, glaube ich, geneigt ist im Vergleich zur Ekliptik. Also dass ich nicht dort bin, wo die Sonne ist, das kannst du meiner Meinung nach mit diesen Dingen erklären. Mhm. Für mich, und das wird mich jetzt beschäftigen beim Nachhausefahren, für mich ist das Phänomen noch nicht klar, ja, dass das also jetzt nicht diese Senkrechte, sondern du hast mir gezeigt, dass die Lichtseite sozusagen von der Erde wegweist. So noch praktisch nach oben hin. Nach oben hin. Und da würde man dort die Sonne vermuten. Und das ist ein Phänomen, das ich noch nicht beobachtet habe. Aber vielleicht ist es ein Zeugeneffekt, dass das gar nicht stimmt. Eben. Und das ist das Erste, was ich hier machen werde. Und das mache ich auch bei manchen dieser Fragen, die mich erreichen. Ich schaue einmal nach. Ob das überhaupt stimmt, was die Leute beobachten. Ob das überhaupt stimmt. Oh mein Gott. Denn manches ist ja wirklich nicht wissentlich. Ja, natürlich. Sondern ja, durch irgendetwas sieht man und glaubt etwas zu sehen, was so gar nicht da ist. Richtig. Und das sind die Vorvorstellungen der Physik und dass man das Bestehen, dass man das, was man lernt, einbaut in diese Vorstellung. Und da ist Physikdidaktiker eben, wenn man das weiß, dann kann man eben Stationen entwickeln, die eben das mit einbeziehen, dass die Leute dann einfach von diesen Vorvorstellungen wegkommen und einfach dann dort hingreifen, wo auch diese Lösung Präkonzepte, ist. Die wir ja haben. Ja. Ich meine, kein Mensch glaubt, dass eine Flaumfeder und ein Eisenbahnwaggon gleich schnell zu Boden fallen. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die wir nie machen. Und das ist ja die Schwierigkeit, dass ja die Physiker, die abstrahieren ja immer sehr viel. Mhm. Damit sie zu ihren Gesetzen kommen, machen sie einen Körper auf einen Punkt, den es nicht gibt, geben über die Fallhöhe die Gravitation, die Erdbeschleunigung konstant ein, was es nicht gibt, sagen, der Luftwiderstand ist nicht da, der immer da ist, den es gibt. Das heißt, wenn ich so vereinfache, dann komme ich zu meinen Gesetzen. Mhm. Und die Schwierigkeit ist ja, sozusagen jetzt dann die Phänomene, die wir in der Natur vorfinden, wo all das überlagert ja ist, der Luftwiderstand da ist, der Körper ausgedehnt ist, eine verschiedene Form hat, die Gravitation oder Erdbeschleunigung unterschiedlich ist, ob ich weiter weg bin oder weiter dort bin, wieder zu anderen Erklärungen führen kann. Und das ist dann die Schwierigkeit, warum ich ein bisschen skeptisch bin, dass man einen Physikunterricht nur an den Phänomenen aufzäumend vollständig machen kann. Na, es hat ja auch was Beruhigendes, wenn es einen Kanon gibt, wo man wirklich Grundlagen lernt, die dann so befreit sind von den Phänomenen, sondern eher mehr so wirklich der Klotz, der runtergezogen wird, der dann auch Körper heißt und nicht mehr schwarze Katze und so weiter. Ich meine, was ich dann schon auch immer merke, eben, dass das Geschick des Vermittlers dann eben besteht, das, diese Landschaft zu gestalten. Ja. Also wann verwendet er das Wort Körper, wann verwendet er das Wort schwarze Katze und ja. Und was der Lehrer machen kann, ist natürlich, dass er mit Phänomenen in die Klasse geht und die Schüler Antworten finden lässt. Und dann hergeht und sagt, welche dieser Antworten sind zunächst einmal möglich, denn mögliche Antworten gibt es sehr viele und dann kann man das verfeinern, nämlich der was ist denn oder wie lange gilt denn eine Theorie, ist gleich eine Antwort in der Physik, so lange, als ich kein Phänomen finde, das dem widerspricht. Völlig neues, ja, so ist es. Aber es ist nie so, dass ich sagen kann, das Experiment beweist meine Theorie. Genau. Das ist nur eine weitere Indiz, dass meine Theorie bis hierher richtig ist. Und wenn ich dir helfen will mit deiner Theorie, dann versuche ich, sie zu Fall zu bringen, weil wenn sie das nämlich aushält, dann wird sie umso stärker. Richtig. Und das ist schon sehr schön in der Physik. Und da habe ich einmal einen schönen Satz von Professor Bitschmann, dem theoretischen Physiker von Wien gehört, der gesagt hat, einen Physiker soll nicht auszeichnen, dass er mehr physikalische Formeln weiß als ein Nichtphysiker. Mhm. Es soll ihn auszeichnen, dass er anders an eine Aufgabenstellung herangeht als ein Nichtphysiker. Mhm. Das heißt also, dieses Sezieren, dieses einmal logisch denken, was kann hier alles eine Rolle spielen? Und vielleicht, dass er dann auf zwei mögliche Antworten kommt. Und die anderen gut ausschließen und kann. Und die anderen aber ausschließen kann. Das ist physikalisches Arbeiten. Und nicht jetzt, da messe ich etwas und dann sage ich, so ist es. Ich meine, es gibt ja derzeit bei Matura-Reform vorwissenschaftliche Arbeit wieder die Möglichkeit, Kindern oder Jugendlichen auch selbst ein bisschen auf diese entdeckende, auf den entdeckenden Pfad zu schicken. Und da braucht es, glaube ich, auch eine gute Lehrerausbildung, weil die Lehrer das selbst noch nicht gut können. Also man glaubt immer, die Kinder sollen dann vorwissenschaftliche Arbeit eine Frage entwickeln, die pompös klingt, die irgendwie dann wird's recherchiert im Internet. Aber es geht nicht darum, dass etwas recherchiert wird. Es geht doch darum, Entdeckungen zu machen und wenn ich eine Frage habe, wie schaut mein Kaktus morgen aus, wenn ich von einem Kaktussamen ausgehe, das ist aufregend genug. Ja, ich habe zum Beispiel in den Klassen, wo ich das erste Mal hineingekommen bin, habe ich ein Blatt Papier mitgenommen, sehr oft, und habe den Schülern die Frage gestellt. Ich bin jetzt gefragt worden, im Konferenzzimmer zum Beispiel oder von der Sekretärin, wie dick ist so ein Blatt Papier? Mhm. Und ja, ich habe ihr gesagt, die Antwort kriegst du am Ende der Stunde. Sehr gut, na schön. Kinder, helft mir. Ja, ja. Naja, Unterstufenkinder oder auch in der Oberstufe, die sind dann gekommen mit der Laser und alle möglichen Dinge. Und ich habe gesagt, Moment, wir haben keinen Laser da, wir haben gar nichts da. Aber ich möchte die Antwort sagen können. Und es ist mir fast immer gelungen, dass innerhalb Viertelstunde, 20 Minuten, irgendein Schüler gesagt hat, na, nehmen wir mal 100 Blatt, messen wir die Dicke ab, dividieren wir durch 100. Mhm. Und das ist sozusagen kreatives, physikalisches Denken. Ich habe ein Problem und ich gehe an Lösungsvorschläge ran. Die Lösungsvorschläge mit dem Laserlicht und was auch immer sind gar nicht schlecht. Nur wenn ich sie nicht habe, brauche ich andere Lösungen. Und alle, die experimentell arbeiten in der Physik, arbeiten so, dass sie sich einen Lösungsweg vorstellen, wie er gehen könnte. Mhm. Und da bin ich vollkommen bei dir. Wir machen jetzt im Velios auch ein Seminar im Herbst. Wie können wir bei unseren Experimenten vorwissenschaftliche Arbeiten initiieren? Und wir sind jetzt in der Ausarbeitung, eine spannende Geschichte, denn genau das ist es. Mhm. Ich habe ein Phänomen und was kann ich erklären? Wie schaut das aus? Was machen die? Wie haben die das konstruiert? Warum funktioniert das so? Welche Erklärung gibt's? Und ich sag, wenn ein Schüler auf eine falsche, Anführungszeichen, Lösung kommt, also objektiv sozusagen jetzt falsche Lösung, aber sein Weg ist durchaus nachvollziehbar schlüssig, er hat nur irgendwo eine Kleinigkeit übersehen, dann ist das mehr wert als einer, der sich gar keine Gedanken macht und sagt, da komme ich nicht drauf. Das wird noch interessant werden bei den vorwissenschaftlichen Arbeiten, wenn kein Ergebnis rauskommt, was ja auch durchaus in der Pharmaindustrie immer ein Thema ist, die Studien, die man dann verschwinden lässt, wenn etwas nicht rauskommt, ob das Schulsystem aushält, der Server, wo man diese Arbeiten drauf lädt. Jetzt wollte ich noch gerade was sagen. Ja, in der Eisenbahn, wenn ich fahre und es regnet, dann kommen ja die Regentropfen so schräg die Scheibe runter und ich versuche immer schon, mir das auszurechnen, ob ich aus der Schrägheit ohne weitere Mittel die Fahrgeschwindigkeit ableiten kann. Wenn ich stillstehe, dann ist es senkrecht, waagrecht, so unendlich schnell wird er nie sein, der Zug. Und ich bin draufgekommen, ich habe das nämlich dann einmal gemacht, da sind wir in Hamburg lange stehen geblieben, da war irgendein Gleis blockiert, Kuh am Gleis. Und ich bin dann draufgekommen, ja, das geht, wenn ich es, eichen kann. Also ich brauche praktisch einmal eine Zuggeschwindigkeit 200 km/h von mir aus und dann brauche ich dann einen Referenzwert, wie groß der Winkel ist und dann funktioniert das wirklich. Das macht schon viel Spaß. Also sich auch das zuzutrauen, solche Lösungen auch selbst finden zu können. Ja, und das ist so ein typisches Beispiel, wo man sagt, das ist theoretisch ganz einfach, weil da macht man das Vektordiagramm und dann ist das wahrscheinlich irgendein Tangens dann ist man gleich dort. Und das ist jetzt die Kreidephysik. Ja. Die und auch schön ist, die aber auch schön ist, finde ich. Also, ja, möchte nicht. Ich würde sagen, sie hat ihre Berechtigung. Ja, ich finde es schön, immer wieder. Es ist natürlich auch schön, wenn man eine elegante Lösung findet, aber das, was du beschreibst, hat für mich einen ungleichen Mehrwert, dass ich mir überlege, wie kann ich jetzt auf die Geschwindigkeiten kommen. Mhm. Also die Zuggeschwindigkeit, die kann ich relativ leicht kriegen. Ich habe ja diese Kilometersteine da und ich brauche die Zeit nur. Das geht also. Mhm. Aber wie komme ich denn auf diese Fließgeschwindigkeit Wassertropfen an der Glasscheibe? Und verändert da ist eine Reibung. Und verändert sich diese Reibung, wenn der Zug schneller wird? Weil ich habe den schweren Verdacht, da ist irgendwas. Also da ist vollkommen klar, dass ich, wenn da jetzt ein Schüler herginge und sagt, wenn ich da zum Beispiel eine Aufgabe gebe, wie gehst du an diese Aufgabenstellung heran? Du fährst mit dem Zug und möchtest das wissen. Was machst du da? Und er kommt mal drauf, dass er die Zugsgeschwindigkeit über diese Kilometersteine mit der Zeit macht, dass er sagt, ich warte einmal, bis der Zug steht. Und dann schätze ich einmal ab, das kann ich vielleicht sogar im Zug, im Internet abrufen, mit welcher Geschwindigkeit die Wassertropfen zu Boden fallen. Da gibt's auch so einen ungefähren Wert. Und dann kann ich also sagen, wenn die Wassertropfen, ich sage jetzt vielleicht mit, 50, 60, 70 Kilometer pro Stunde zu Boden fallen, aber an der senkrecht herunter an der Glasscheibe mit dieser Geschwindigkeit fallen, dann habe ich einen Faktor, um den sich die Geschwindigkeit auf der Glasscheibe reduziert. Mhm. Und wenn er dann hergeht und sagt, und ich nehme jetzt an, dass dieser Faktor gleich bleibt, dann kann ich auf die Geschwindigkeit der Wassertropfen schließen. Mhm. Wenn ich also fahre, dann hat der eigentlich vollkommen richtig gemacht. Und da bin ich bei den interessanten Fermi-Fragen. Mhm, genau. Mhm. Denn genau das ist ja, dass bei diesen Fermi-Fragen ich mir plausible Erklärungen suche. Und ein Schüler, der bei dieser Regentropfengeschichte so an die Sache herangeht, ist größenordnungsmäßig, sage ich einmal, am richtigen Weg. Mhm. Und um das geht's nur. Mhm. Denn die Fermi-Fragen, wo man praktisch immer verschiedene Abschätzungen macht und der Fehler der Abschätzung, ja, einmal ist man zu groß, einmal zu gering, ja, letztlich zur richtigen Größenordnung führt. Ja. Ich habe das gemacht in Wales, diese berühmte Fermi-Frage von Enrico Fermi, der seinen Studenten gefragt hat, wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? Und das habe ich dann in Wales gemacht. Und dann habe ich war schon Direktor, jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich die Sekretärin beauftragen konnte, bevor ich in den Unterricht gegangen bin. Sie soll mal recherchieren. Im Branchenverzeichnis. Wie viel Klavierstimmen wir in Wales haben. Und interessant, wir haben also in Wales, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber größtenteils, glaube ich, 6 oder 7 Klavierstimmer. Und die Schüler sind draufgekommen, mhm, zwischen 5 und 10. Na, großartig, ja. Und das sind mit der Größe. Und weißt, was für mich auch so wichtig wäre im Unterricht, dass Schüler zwischen Raten, mhm, und Schätzen unterscheiden, mhm, können. Wenn ich heute sage, wie viele Bücher stehen in deinem Regal, mhm, und einer sagt 100, dann hat er geraten. Wenn er jetzt hergeht und sagt, sie, aha, das ist ungefähr 1 Meter und ein Buch, mhm, hat ungefähr 20 Zentimeter oder hat 5 Zentimeter, mhm, jetzt 100 Zentimeter durch 5, mhm, das sind dann so und so viele Bücher, dann hat er geschätzt. Mhm. Und da ist es egal, ob das exakt stimmt. Mhm. Die Größenordnung muss richtig sein. Und da ist auch die Physik, also da braucht es auch ein entspanntes Verhältnis, weil nichts schlimmer, wenn der Lehrer ihm eine Frage stellt, wie glaubt ihr, ist das? Und dann sagen die Schüler was und der Lehrer sagt, nein, nein, das ist in Wirklichkeit, ja, eben ganz anders. Ja. Und da braucht man viel didaktisches, ja, Geschick. Ja, ja. Leo, ich glaube, jetzt drehen wir die Kiste zu. Ich, genau, ich freue mich, wenn ich selbst hinkomme nach Wels, weil ich habe schon lange auf meiner Liste, ich fahre auch immer nach Obernberg-Altheim, ich steige in Wels immer nur um. Und es ist mir eigentlich ein großes Rätsel, warum ich noch nicht bei euch war. Ich werde das nächste Mal, rufst du mich an, wenn du in Wien wegfährst, ich werde eine Kuh auf die Gleise stellen. Dass wir einfach wirklich einmal praktisch raus müssen. Gut. Danke. Danke. Leo Ludig, du bist Fachdidaktiker an der Universität in Linz gewesen und bist wissenschaftlicher Leiter von Velios. Nein, ich bin pädagogischer Berater in, okay, Velios. Pädagogischer Berater im Velios, im Science Center in Wels. Und man wird dich dort auch immer wieder treffen, schätze ich. Natürlich. Und wer das Gespräch mit dir sucht, er wird dich finden. Jawohl. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Es war schön, mit dir zu plaudern. Auch Dankeschön. Mit dir, danke vielmals. Thank you.